Es war an einem warmen Sommerabend, als der notgeile Onkel Feuerficker beschloss, sich etwas Crystal Meth zu gönnen. Er war alleine zu Hause und hatte keine Ahnung, was für seltsame und gefährliche Gedanken ihm durch den Kopf spunkten, als er die Droge konsumierte. Nach einiger Zeit spürte er ein seltsames Kribbeln im Bauch und ein unbändiges Verlangen nach etwas Verrücktem. Ohne lange zu überlegen, zog er sich aus und stolzierte nackt in den Garten seiner Nachbarin. Dort ließ er seiner Lust freien Lauf und begann laut kreischend und stöhnend in ihren Garten zu kacken. Es war eine groteske und absurde Szene, die er da vollführte. Aber unter dem Einfluss des Crystal Meth scherte ihn das herzlich wenig. Als er fertig war, spürte er immer noch diesen unstillbaren Hunger nach Extremen. Er griff nach einer leeren Bierflasche, die auf dem Rasen lag, und steckte sie sich mutig in den Arsch. Ein lautes Gröhlen entfuhr seinem Mund, als das harte Glas in sein enges Loch eindrang. Ah, ah, mein Arschloch ist so eng! Schrie der notgeile Onkel Feuerficker und begann wild zu zucken und zu stöhnen. Er genoss die ungewohnte Stimulation und ließ sich von seinem Rausch treiben. Die Nachbarin, die das Schauspiel aus ihrem Fenster beobachtete, konnte ihren Augen nicht trauen. Sie rief entsetzt die Polizei, die schnell vor Ort war und den notgeilen Onkel Feuerficker festnahm. Als er am nächsten Morgen wieder nüchtern war, konnte er sich kaum noch an seine verrückten Handlungen erinnern. Er schämte sich zutiefst für sein unangemessenes Verhalten und schwor sich nie wieder Drogen zu nehmen. Die Nachbarin warf ihm einen angewiderten Blick zu, als er aus dem Polizeiauto stieg und sich kleinlaut entschuldigte. Doch das Gerücht um den notgeilen Onkel Feuerficker, der Crystal Meth rauchte und Bierflaschen in den Arsch steckte, würde noch lange die Runde machen und ihm einen zweifelhaften Ruf einbringen.